Ihr hört das freie Senderkombinat auf 93,0 MHz, 101,4 im Kabel, die Nachtwache der Redaktion 3, das Buch vom wilden Streik zur generalisierten Selbstverwaltung von Rathgeb, das Ganze als Vorbereitung für Lignas Odyssee N und K auf der Kammnagelfabrik zwischen dem 17. April und dem 5. Mai hier im freien Senderkombinat 93,0 MHz, 101,4 im Kabel. Und es geht weiter mit Rathgeb. Sechstens. Haben Sie schon einmal außerhalb der Sabotage der Produktion Lust zur Sabotage der repressiven Instanzen, bürokratische Apparate, Polizisten, Vorarbeiter, Information und Urbanismus gehabt? Wenn ja, haben Sie begriffen, A. dass das Warensystem die teilweise Sabotage sehr gut für sich auszunutzen versteht. Die auf Erzeugnisse beschränkte Sabotage zerstört noch nicht das Warensystem, denn die dadurch erhaltene minderwertige Qualität ergänzt lediglich den von den Unternehmern zum Zweck des beschleunigten Ersatzes eingebauten Verschleiß. Hinzu kommt, dass die Sabotage als terroristische Aktion den Bildervorrat des Spektakels mit Negativen auffrischt. Der abscheuliche Saboteur, der schreckliche Brandstifter. B. Dass das, was ein Produkt zur Ware macht und die Ausdehnung des Warenprozesses auf alle gesellschaftlichen Tätigkeiten erlaubt, die Zwangsarbeit ist, sowie die Kräfte, die sie schützen und erhalten. Staat, Gewerkschaften, Parteien, Bürokratie und Spektakel, die alle der Ware dienen und selbst Ware sind. Ideologien, Kultur, Rollen, herrschende Sprache. C. Dass die Zerstörung der Ware durch die Vernichtung der Zwangsarbeit deshalb untrennbar von der Vernichtung des Staates ist, der Hierarchie, des Zwanges, der Aufopferung, der Lüge und all derer, die die Organisatoren des Systems der generalisierten Ware sind. Die Sabotage bleibt, wenn sie sich nicht gleichzeitig gegen die Produktion der Ware und ihre Beschützer richtet, partiell und unwirksam. Aus ihr wird dann der Terrorismus, der die Verzweiflung der Revolution und die selbstzerstörerische Fatalität der Überlebensgesellschaft ist. D. Dass alles, was sich nicht zugunsten der Revolutionäre entwenden lässt, durch Sabotage zerstört werden muss. Dass alles, was die Entwendung behindert, zerstört werden muss. Und bewusst oder unbewusst kämpfen Sie bereits für eine Gesellschaft, in der es weder den Staat noch sonst eine Form hierarchisierter Macht gibt, wo stattdessen die Verfügungsgewalt über die Produktivkräfte und die unentgeltliche Güterverteilung in den Händen der Selbstverwaltungsversammlungen liegt, die jede Gefahr der Neubildung des Warensystems ausschließen. Siebtens. Haben Sie schon einmal den Wunsch gehabt, keine Zeitung mehr zu lesen und Ihren Fernseher zu zerschlagen? Wenn ja, haben Sie begriffen, A. dass Zeitungen, Radio und Fernsehen die schlimmsten Träger der Lüge sind. Nicht nur, dass sie jedermann von den wirklichen Problemen fernhalten, von der Frage, wie es sich besser leben lässt. Sie treiben auch jeden Einzelnen dazu, sich mit stereotypen Bildern zu identifizieren, sich abstrakt an die Stelle eines Staatschefs zu setzen, eines Stars, eines Mörders, eines Opfers, kurz so zu handeln, als wäre er jemand anderes. Die uns beherrschenden Bilder sind der Triumph dessen, was wir nicht selbst sind und was uns aus uns selbst vertreibt, was aus uns Gegenstände macht, die nach dem System der weltweiten Ware klassifiziert, etikettiert und hierarchisiert werden sollen. B. Dass es eine Sprache im Dienst der hierarchisierten Macht gibt. Diese Sprache ist nicht allein die der Information, der Werbung, der stereotypen Ideen, der Gewohnheiten und der konditionierten Gesten, sondern vielmehr jede Sprache, die nicht die Revolution des täglichen Lebens vorbereitet, die nicht im Dienst unseres Vergnügens steht. C. Dass das Warensystem seine Vorstellungen, seine Bilder, seinen Sinn, seine Sprache jedes Mal dann durchsetzt, wenn man für dieses System arbeitet, das heißt fast immer. Diese Gesamtheit von Ideen, Bildern, Identifikationen, von der Notwendigkeit der Akkumulation und der Erneuerung von wahren bestimmten Verhaltensweisen bildet das Spektakel, in dem jeder das spielt, was er nicht wirklich lebt und verfälscht lebt, was er nicht ist. Deshalb ist die Rolle eine lebende Ware und das Überleben ein Unbehagen, das nie aufhört. D. Das ist das Spektakel, Ideologien, Kultur, Kunst, Rollen, Bilder, Vorstellungen, Wortwahn, die Gesamtheit der gesellschaftlichen Verhaltensweisen ist, durch die die Menschen in das Warensystem eingehen, sich gegen sich selbst an ihm beteiligen, indem sie zu Gegenständen des Überlebens, zu Waren werden, indem sie auf die Lust verzichten, wirklich für sich selbst zu leben und ihr tägliches Leben frei zu gestalten. E. Dass wir inmitten einer Gesamtheit von Bildern überleben, mit denen wir uns identifizieren sollen. Wir werden immer weniger von uns aus tätig, handeln immer häufiger in Funktion von Abstraktionen, die uns den Gesetzen des Warnsystems, Profit und Macht entsprechend, lenken. F. Dass es kaum einen Unterschied macht, ob die Rollen oder Ideologien dem System freundlich oder feindlich sind, denn sie bleiben im Spektakel, im herrschenden System. Nur das, was die Ware und ihr Spektakel zerstört, ist revolutionär. Sie haben also genug von der organisierten Lüge, der verkehrten Wirklichkeit, von den Grimassen, die das wahre Leben nachäffen und schließlich verarmen. Und bewusst oder unbewusst kämpfen sie bereits für eine Gesellschaft, in der alle das Recht auf wirkliche Kommunikation haben, in der jeder das, was ihn angeht, bekannt machen kann, mit Hilfe frei verfügbarer Techniken, Druck, Nachrichtentechniken, in der die Konstruktion eines erregenden Lebens die Notwendigkeit beseitigt, eine Rolle zu spielen und mehr Gewicht dem Schein zu geben als dem echten Erlebten. Achten. Kommt es vor, dass Sie das unangenehme Gefühl haben, abgesehen von seltenen Momenten, nicht sich selbst zu gehören, sich selbst fremd zu werden? Wenn ja, haben Sie begriffen? A. Dass durch jede unserer mechanisierten, wiederholten und voneinander getrennten Gesten hindurch die Zeit zerbricht und uns Stück für Stück aus uns herauszieht. Diese toten Zeiten reproduzieren und akkumulieren sich, indem sie arbeiten und uns arbeiten lassen für die Reproduktion und die Akkumulation von Waren. B. Dass das Altern heute nichts anderes ist als die wachsende Zunahme toter Zeiten, der Zeit, in der das Leben immer weniger wird. Deshalb gibt es weder Alte noch Junge, sondern nur noch Individuen, die mehr oder weniger lebendig sind. Unsere Feinde sind diejenigen, die sich und anderen einreden, dass eine globale Veränderung unmöglich ist. Es sind die Toten, die uns regieren und die sich regieren lassen. C. Dass wir, wenn wir arbeiten, essen, lesen, schlafen, konsumieren, ausspannen, uns Bildung verabreichen, uns ärztlich behandeln lassen, wie Zimmerpflanzen überleben. Wir überleben gegen alles, was uns Lust macht zu leben. Wir überleben für ein unmenschliches und totalitäres System. Für eine Religion von Dingen und Bildern, das uns fast überall einfängt, fast immer mit dem Ziel der Vermehrung der Profite und der Stückchen Macht der bürokratisch-bürgerlichen Klasse. D. Dass wir nichts weiter wehren als das, was das System überleben lässt, wenn wir nicht manchmal wir selbst werden würden, wenn uns nicht der Wunsch packen würde, leidenschaftlich zu leben, die nicht ersatzweise durch dazwischen geschaltete Bilder, sondern echt erlebten Momente und das schrankenlose Vergnügen, das sich mit der Ablehnung all dessen verbündet, was dieses Vergnügen einschränkt und verfälscht, sind bereits direkt gegen das Warnsystem gerichtete Schläge. Es genügt ihnen, einen größeren Zusammenhang zu geben, um sie auszudehnen, zu vervielfachen, zu verstärken. E. Dass wir, indem wir leidenschaftlich die der Entwicklung der Leidenschaften günstigen Bedingungen schaffen, alles zerstören wollen, was uns zerstört. Die Revolution ist die Leidenschaft, die alle anderen erlaubt. Eine Leidenschaft ohne Revolution ist der Ruin der Lust. Sie haben also genug davon, zwischen toten Zeiten und offenem Zwang zu überleben. Und bewusst oder unbewusst kämpfen sie bereits für eine Gesellschaft, die sich nicht mehr auf die Jagd nach Macht und Profit gründet, sondern auf die Suche und die Harmonisierung der Leidenschaften. Neuntens. Haben Sie schon einmal den Wunsch gehabt, eine Distributionsfabrik, ein Warenhaus, Supermarkt, ein Warenlager niederzubrennen? Wenn ja, Haben Sie begriffen? A. Dass die wahre Verseuchung der Umwelt die weltweite Verseuchung durch die Ware ist, die sich auf alle Aspekte des Lebens erstreckt. Jede in einem Supermarkt ausgestellte Arbeit ist das zynische Loblied auf die unterdrückende Lohnarbeit, auf die verkaufsfördernde Lüge, auf den Austausch und auf die Chefs und die Bullen, die für ihre Aufrechterhaltung sorgen. B. Dass die Ausstellung von Waren ein Moment des Überlebens und die Glorifizierung seines Elends ist. Ein Loblied auf das mit den Stunden der Zwangsarbeit verlorene Leben, auf die Opfer, die für den Kauf irgendeines Scheißdrecks, verfälschte Nahrungsmittel, Gadgets, Autosärge, Wohngefängnis, etc. gebracht werden, auf die Verdrängungen, auf die Lustängste, auf lächerliche Bilder, die im Austausch für das Fehlen wahren Lebens angeboten und als Ausgleich gekauft werden. C. Dass das Anzünden eines Warenhauses weiter nichts ist als ein Akt des Terrorismus. Da die Ware so konzipiert ist, dass sie sich zerstört und ersetzt wird, zerstört die Brandstiftung nicht das Warensystem, sondern nimmt mit lediglich übersteigerter Brutalität an ihm teil. Doch wir wollen nicht, dass die Ware uns zerstört, indem sie sich selbst zerstört. Sie muss total zerstört werden, um die generalisierte Selbstverwaltung aufzubauen. Sie haben also von der Ausschmückung der Langeweile, von dem Dekor für Voyeure, von einer Welt, in der das, was man anschaut, am Leben hindert und in der das, was am Leben hindert, sich als eine abstrakte Karikatur zur Schau stellt. Und bewusst oder unbewusst kämpfen sie bereits für eine Gesellschaft, in der das wahre Ende der Ware im freien Gebrauch der Produkte liegt, die das Ende der Zwangsarbeit schafft. Wir wollen nicht die Arbeit, die den Überfluss ausschließt und nur einen verfälschten Anschein erzeugt. Wir wollen den Überfluss, der die Kreativität und die Leidenschaften fördert. Zehntens. Haben Sie schon einmal den Wunsch gehabt, einen Gegenstand aus der Fabrik oder dem Geschäft mitzunehmen, einfach deswegen, weil Sie an seiner Herstellung beteiligt waren oder besser noch, weil Sie ihn gut gebrauchen können? Wenn ja, haben Sie begriffen? A. Dass wer sich aneignet, was er hergestellt hat, nicht stiehlt. Diebe sind die Handlanger des Warensystems und die gedungenen Agenten des Staates. Unternehmer, Bürokraten, Polizei und Justiz, Soziologen, Urbanisten, Ideologen. Nur weil wir sie immer noch nicht praktisch zum Verschwinden verurteilt haben, wagen sie es immer noch, einen Arbeiter im Namen des Rechts zu verurteilen, wenn er sich aus einer Fabrik oder einem Geschäft das mitnimmt, was er braucht. B. Dass ein industrielles oder landwirtschaftliches Erzeugnis nur dann Wert hat, wenn es frei der Befriedigung eines jeden dient. Es ist ein Verbrechen gegen das Recht auf Genuss, wenn man es in eine Ware verwandelt, wenn man es zu einem Bestandteil des Austausches und des Spektakels macht. C. Dass die notwendige Voraussetzung dafür, dass ein dem Warenprozess entrissener Gegenstand nicht wieder in ihn zurückkehrt, natürlich die ist, dass er weder weiterverkauft oder zum privaten Nutzen angeeignet, noch gegen etwas Geld oder Macht eingetauscht wird. Wer etwas klaut, um eine Rolle zu spielen, reproduziert zwangsläufig, ob nun vom Staat toleriert oder nicht, den spektakulären Warenprozess. D. Dass die Bedingungen dafür, dass ein bestimmter Gegenstand oder eine bestimmte Haltung nicht wieder vom Warensystem integriert werden, die ist, dass sie gegen dieses System eingesetzt werden, dass sie gegen die in ihren eigenen Bewegungen erfassten Ware verwandt werden. Diese Bewegung, die ein Erzeugnis der Ware macht, ein Erzeugnis zur Ware macht, verläuft vom konkreten Gegenstand zum abstrakten Bild und das abstrakte Bild wird seinerseits in verschiedenen Konditionierungen sozialer Haltung in Rollen konkretisiert. E. Dass die vollständige Zerstörung der Ware nur durch die kollektive Entwendung, radikale Umfunktionierung der landwirtschaftlichen und industriellen Güter zugunsten der und durch die generalisierte Selbstverwaltung möglich ist. Sie haben also genug davon, sich vom Geld und den Rollen zu sich dem Geld und den Rollen zu unterwerfen, um im Austausch die notwendigen Güter für ein Leben zu erhalten, das nur dem Schein nach eins ist. Und bewusst oder unbewusst kämpfen sie bereits für eine Gesellschaft, in der die Unentgeltlichkeit und die Gabe die einzig mögliche soziale Beziehung kennzeichnen. Musik.